Kapitel 20. Noch ein Beispiel übernatürlicher Versorgung. Schauen wir uns eine weitere Geschichte übernatürlicher Versorgung an, die geschah, nachdem das Wort aus Gottes Mund hervorgegangen war. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Landweg zu fahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe, und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten, und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, gehe von mir hinweg. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten, Lukas 5, 1-9. Petrus war ein Fischer. Damit verdiente er seinen Lebensunterhalt. Einmal hatte er eine ganze Nacht hindurch vergeblich gearbeitet und nichts gefangen. Dann kam der Herr Jesus vorbei und sagte ihm, wo er das Netz noch einmal auswerfen sollte. Petrus, der erfahrene Fischer, antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus drückte eigentlich damit aus, dass es unmöglich war, etwas zu fangen. Aber ich freue mich, dass er eine wesentliche Sache hinzufügte, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Einmal mehr erfüllt sich 5. Mose 8. Als es im Natürlichen an Versorgung fehlte, brauchte es nur ein Wort des Herrn. Petrus verstand, dass er auf das Wort des Herrn hin Versorgung erleben würde. Wir lesen das einfach nur wie eine schöne Geschichte, aber welche Lektion können wir hier lernen? Die Lektion, die für uns wichtig ist, besteht darin, dass selbst wenn im Natürlichen keine Versorgung vorhanden ist, dies nicht bedeutet, dass keine Versorgung da ist. Alles, was es dann braucht, ist ein Wort, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht und eine Person, die es ergreift, weil sie an Gottes übernatürliche Versorgung glaubt. Hast du dich jemals gefragt, wo die Fische eigentlich die ganze Nacht über waren, als Petrus und seine Freunde zum Fischen rausgefahren waren? Als Petrus dem Wort glaubte, das aus dem Mund des Herrn hervorgegangen war, erlebte er nicht nur ein bisschen übernatürliche Versorgung, sondern Überfluss. Die Bibel berichtet, dass sie so viele Fische in den Netzen hatten, dass die Boote zu sinken drohten. So etwas geschieht, wenn der Herr spricht, dann kommt auf übernatürliche Weise überfließende Versorgung zu uns. Vor 30 Jahren traf ich eine sehr wichtige Entscheidung. Ich beschloss, dass mein Arbeitgeber niemals mein Versorger sein würde, Menschen würden niemals mein Versorger sein. Wenn ich jemals ein Geschäft haben würde, würde auch dieses Geschäft nicht zu meinem Versorger werden. All die eben erwähnten Dinge würden nur Kanäle sein, die Gott als mein Versorger gebrauchen könnte. Ich entschloss mich, dass immer Gott die Quelle meiner Versorgung sein würde und er, welchen Kanal auch immer, dazu benutzen könnte. Deshalb mache ich mir auch nie Sorgen über den Zustand der Wirtschaft. Ich sorge mich auch nicht, wenn die natürlichen Umstände schrecklich aussehen. Meine Versorgung kommt aus dem Mund des Herrn hervor, und wenn er spricht, wird die Versorgung auf alle Fälle auftauchen. Ich liebe es, was David in Psalm 37, 25 sagt. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen, oder seinen Samen um Brot betteln. 1986 gründete ich meine erste Gemeinde. Ich lebte in Österreich und der Bi, mit der ich jetzt verheiratet bin, lebte damals in Amerika. Ich hatte kein Einkommen. Mein Schlafzimmer war die Couch meines frisch verheirateten Bruders und mein ganzer Besitz bestand aus einem Koffer mit Kleidung. Ich schrieb der Bi einen Brief und bat sie, nach Österreich zu kommen und mich zu heiraten. Sie sagte mir, dass sie kein Geld habe, um ein Flugticket kaufen zu können. Ich erwiderte daraufhin, dass ich weder Geld noch ein Zuhause für uns hätte, aber wenn sie Gott vertrauen würde, sich um ihr Flugticket zu kümmern, dann würde ich Gott vertrauen, dass er auch die Hochzeit und die Flitterwochen bezahlt. Gott kümmerte sich um ihr Ticket und ich plante unsere Hochzeit. Ich war bei meinen Eltern zu Hause, als das Telefon klingelte. Es war ein Missionar aus einem anderen Land, der anrief und mich sprechen wollte. Er sagte, Reinhard, ich werde deine Hochzeitsreise bezahlen. Such aus, was immer dir gefällt, Buch es und ich werde dir das Geld dafür schicken. Ich kannte den Missionar sehr gut. Ich wusste, dass er nicht viel Geld hatte. Ich sagte ihm, ich würde ein günstiges Hochzeitsreiseangebot in Österreich suchen. Er sagte, ich widerstehe dir, im Namen Jesu. Ich fragte, warum? Er erzählte mir, dass wann immer er in den letzten Tagen zu beten versuchte, Gott ihm sagte, er solle uns eine sehr schöne Hochzeitsreise finanzieren. So verbrachten wir 6 Nächte auf Kreta, einer griechischen Insel in einem wunderschönen 4-Sterne-Hotel mit Frühstück-Buffet und Abendessen inklusive. Und an dem Tag, als er uns das Geld für die Hochzeitsreise gab, hatte ihm jemand genau diese Summe übergeben. Was war passiert? 5. Mose 8 hatte sich einmal mehr erfüllt. Gott hatte gesprochen und sich um die Versorgung gekümmert.